Das heißt, zuwendet. Das heißt, wenn ihr euch der Wahrheit zuwendet oder abwendet, gewiss, so ist Allah dessen, was ihr tut, kundig. Das hier ist das von Ibn Amr und Hamza. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Also auch Qiraat, die Mutawatir sind. Im weiteren Vers, im darauf folgenden 136, heißt es: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. Und ihr glaubt, glaubt an Allah und seinen Gesandten und das, dass er seinem Gesandten offenbart hat. Und die Schrift, die er zuvor herabgesandt hat. Das ist die erste Lesart. Die zweite Lesart heißt es, anstatt nazzala, nuzzila. والكتاب الذي نزل على رسوله. Das ist dann im Passiv. Das heißt, glaubt auch an die Schrift, die auf seinen Gesandten herabgesandt worden ist. Das ist das von Ibn Kathir, Abu Amr und Ibn Amir. Und ähnlich ist es auch im 140. Vers, so heißt es auf Arabisch, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Er hat euch doch bereits im Buch offenbart. Und dann, wie heißt es, wenn wir das im Passiv setzen würden, wie es in der Lesart ist, bei allen anderen, auch sein Asim und Jakob, dann würde es bedeuten, es wurde euch doch bereits im Buch offenbart. Wir haben auch ein Qira'a, Mutawatira. Im darauf folgenden Seite 101 gibt es keine, inshallah, Bedeutung, unterschiedliche Bedeutung, was die Qira'at angeht. Insofern wird hier nichts erwähnt. Und dann können wir auch anfangen jetzt mit dem Tafsir. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Kraft gibt, diese Ayat richtig zu verstehen, denn er ist derjenige, der das umstande ist und er ist derjenige, der uns den Erfolg verleihen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 148. Vers: Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, außer durch jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilt, was er liebt, so schlägt das Herz des gläubigen Menschen ebenfalls genauso. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, liebt der gläubige Mensch. Und was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt, wie in dieser Ayah hier, den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, ebenso liebt der gläubige Mensch dies nicht. Und das ist wieder ein Maßstab, an dem man erkennen kann, wie dein Herz wirklich schlägt. Wenn du jemanden hörst, der etwas sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt, wenn du dann